Alle Schlümpfe gehen heute mal früher nach Hause. Naja, das ist wohl klar. Alle Schlümpfe sind da. Wir stehen an der Straße. Naja, das ist wohl klar. Wir freuen uns auf diesen Tag. Auf unsere Schlumpfenparade. Schmetter!